Gestaltung. Klare Formen. Wer etwas kompakt, aber klar darzustellen vermag, der hat eine besondere Gabe. Das gelte für das gesprochene Wort genauso wie für das geschriebene. Es gelte auch für die Malerei und das Zeichnen. Da können manche Dinge einmal in eindeutiger Weise veranschaulicht und aufgezeigt werden. Der Vorzug solcher Werke liegt auf der Hand, soll Ihnen aber hier nun verdeutlicht werden. Ein wesentliches Merkmal einer solchen Struktur kann ein geändertes Potenzial sein, was seiner Natur entspricht. So kann es sich von anderem abheben, was keine Einheit gebildet hat. Insbesondere die Elementare sollen genau erkannt und festgemacht werden. Man versuche diese darzustellen. Doch was wäre schwieriger für uns Menschen als so etwas zu tun? Wer vermag es schon, einen schönen Kreis zu zeichnen?